Macht kontrollen, auch die gute alte Reichsmann soll mit Folter prallen. Heute fährt die Reichsmann bis nach Istanbul, Istanbul, Istanbul, nach Köln und Düsseldorf vorbei am Kaiserstuhl. Heute ist zurück nach Istanbul. Viele haben's noch nicht begriffen, viele sind entsetzt, doch das ist das neue Rückführungsgesetz. Kriminelle Flucht, es hilft alles nichts, die Reise ist gebucht. Mit lascher Justiz und Kuschelpädagogik ist es nun vorbei, denn so klingt unsere Logik. Heute fährt die Reichsbahn bis nach Ankara, Ankara, Ankara. Wir bringen euch die Ex- und türkischen Basar. Heute geht's zurück nach Ankara. Sag mal, mach ich. Warum nicht? Nee. Wallah, wallah, wallah.